Erster Darius war der König. Er kam aus einer Familie der Meder. Er regierte über das Land der Chaldäer. Zweiter Daniel las in den Heiligen Schriften. Gott sprach früher zum Propheten Jeremia. Jerusalem sollte 70 Jahre lang zerstört sein. Dritter, ich sah zu Gott, dem Herrn. Ich aß nichts und trug einfache Kleidung. Ich betete und bat ihn um Hilfe. Vierter, ich betete zu meinem Gott. Ich sagte, Herr, du bist groß und mächtig. Du hältst dein Versprechen für alle Menschen. Fünfter, wir haben böse Dinge getan. Wir haben nicht auf dich gehört. Wir sind von deinen Regeln weggegangen. Sechster, wir haben nicht auf die Propheten gehört. Sie sprachen zu unseren Königen und Vätern. Sie sprachen zu allen Menschen. Siebter Herr, du hast recht. Aber wir schämen uns heute sehr. Das gilt für alle Leute in Juda und Jerusalem. Achter Herr, wir schämen uns. Unsere Könige und Väter schämen sich auch. Wir haben gegen dich gesündigt. Neunter aber unser Gott ist gut und vergibt uns. Wir haben aber nicht auf ihn gehört. Zehnter wir haben nicht auf die Stimme Gottes gehört. Er gab uns Regeln durch seine Diener. Wir haben sie nicht befolgt. Elfter ganz Israel hat deine Regeln gebrochen. Sie wollten nicht auf dich hören. Deshalb kam das Unglück über uns. Zwölfter Gott hat getan, was er gesagt hat. Er brachte großes Unglück über uns. So etwas Schlimmes gab es noch nie. 13. Alles Unglück kam über uns, wie Mose es schrieb. Aber wir haben Gott nicht um Hilfe gebeten. 14. Gott hat an das Unglück gedacht und es geschickt. Gott tut immer das Richtige. Wir haben nicht gehört. 15. Herr, unser Gott, du hast dein Volk aus Ägypten geholt. Du hast das mit Kraft getan. Wir sündigten. 16. Herr, sei bitte wieder gut zu uns. Lass deinen Zorn von Jerusalem weggehen. Die Menschen lachen über uns. 17. Unser Gott, höre jetzt auf mein Gebet. Schau freundlich auf deinen Tempel. Er ist zerstört. Tu es für dich. 18. Mein Gott, höre mir zu. Sieh dir unsere kaputte Stadt an. Wir bitten dich, weil du sehr gut bist. 19. Herr, höre uns. Herr, vergib uns. Herr, handle schnell und warte nicht. Dein Volk gehört zu dir. 20. Ich betete noch und nannte meine Sünden. Ich sprach über die Sünden meines Volkes. Ich bat um Hilfe. 21. Während ich betete, kam der Mann Gabriel zu mir. Ich hatte ihn schon früher gesehen. Er kam am Abend. 22. Er wollte mit mir reden. Er sagte, Daniel, ich bin gekommen. Ich will dir helfen, alles zu verstehen. 23. Als du anfingst zu beten, antwortete Gott. Ich bin hier und sage es dir. Gott hat dich lieb. 24. Gott hat eine Zeit für dein Volk geplant. In dieser Zeit hört das Böse auf. Gott vergibt die Sünden. 25. Verstehe das gut, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Bis zu einem Anführer vergehen 7 Wochen. Die Stadt wird wieder gebaut. 26. Nach 62 Wochen stirbt ein besonderer Mann. Er ist nicht schuld. Ein Volk zerstört die Stadt und den Tempel. 27. Er macht für eine Woche einen Vertrag. In der Mitte der Woche stoppt er die Opfer. Am Ende kommt die Zerstörung.